Zum 52. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei der Arbeit Koreas richteten die Ausländer an Marschall Kim Jong-un Glückwunschadressen. Unter ihnen sind der Vorsitzende des Zetka der KP Nepals Vereinigung, der Generalsekretär der Nationalen Malaiischen Einheitspartei Malaysias, der Generalsekretär des Zetka der Sozialistischen Partei Bangladeschis und weitere Parteiführer in vielen Ländern wie Syrien, Kambodscha, Kirgisien, Indonesien, Deutschland, Russland, Finnland, Großbritannien, Spanien, Ägypten und Venezuela. Kim Jong-un bekam die Glückwünsche auch von dem Vizegeneralsekretär der Arabischen Sozialistischen Baath-Partei, dem Vizegeneralsekretär der Islamischen Vereinigten Partei Irans und dem gemeinsamen Direktor des Rates der Kim Il-sung Kim Jong-il-Fonds, von den hochrangigen Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise in vielen Ländern wie Russland, China, Myanmar, der Mongolei, Pakistan, Norwegen, Dänemark, Tschechien, Polen, Österreich und Ecuador und von den Vertretern der internationalen Organisationen, der Zuzi-ideologischen Gruppen und der Organisationen für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und Freundschaft. In den Glückwunschadressen betonten sie, dass die hervorragenden Verdienste von Kim Jong-il um Vaterland und Volk und um die Souveränität der Welt in den Gedächtnissen der fortschrittlichen Menschen unvergessen bleiben werden. Sie äußerten ihre Überzeugung davon, dass die Partei der Arbeit Koreas und das koreanische Volk unter der klugen Leitung vom Genossen Kim Jong-un im Kampf für die Durchsetzung des Beschlusses vom 7. Parteitag große Erfolge erzielen werden.